Zur Ordnungspolitik der Staatsfinanzen. Das Land Preußen meldete in seiner wechselvollen Geschichte bis zu seiner Auflösung im Jahre 1946 niemals Staatsbankrott an und war deshalb stets ein begehrter Schuldner. Griechenland dagegen machte seit seiner Unabhängigkeit vom Osmanischen Reich im Jahre 1828 fünfmal Staatsbankrott und war immer wieder über Jahrzehnte hinweg gar nicht kapitalmarktfähig. Was finanzielle Solidität in Europa anging, gab und gibt es zwischen den beiden oben angeführten Extremen natürlich gleitende Unterschiede. Objektive Faktoren waren und sind für diese Unterschiede aber nicht maßgebend. Vielmehr ist es die Mentalität der Völker und Gesellschaften. Im Durchschnitt kann man sagen, dass finanzielle Solidität in Europa traditionell umso ausgeprägter war und ist, je sonnenärmer das Klima ist und je länger und dunkler der Winter. Diese historische Konstellation dauert grundsätzlich an. Und in einer Währungsunion, in der die finanzielle Solidität Einzelner zum Schicksal für alle wird, drängt sich die größte Nation des nebligen Nordens, nämlich Deutschland, quasi in die Rolle eines preußischen Zuchtmeisters. Befragt, ob Italien wirklich preußisch werden müsse, um in der Währungsunion zu bestehen, antwortete der Berliner Historiker Herfried Münkler: Wenn wir Preußen in Anführungszeichen setzen, würde ich sagen, aber gewiss doch. Was denn sonst? Ohne Haushalts- und Ausgabendisziplin wird es nicht gehen. Das, was in der heutigen Europapolitik als preußisch etikettiert werden kann, ist nichts anderes als die Rettung des europäischen Projekts. Es gibt in Europa einen unabweisbaren Zwang, auf preußische Tugenden zurückzugreifen. Oder Europa scheitert. Ich schränke an dieser Stelle ein, dass dies nicht generell für Europa, sondern konkret für das Projekt der Europäischen Währungsunion gilt.